Am 19. Mai 2022 wurde in Deutschland ein Fall bestätigt. Diagnostiziert wurde er am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München. Das eigentliche Reservoir stellen möglicherweise Hörnchen sowie Ratten und andere Nagetiere dar. Das Vaccina-Virus wurde ursprünglich für ein Kuhbockenvirus gehalten. Lateinisch vacca, die Kuh. Inzwischen ist bekannt, dass das Vaccinia-Virus näher mit den Pferdepocken als mit den Kuhpocken verwandt ist. Ein nachlassender Immunschutz nach der Beendigung der Pockenimpfung im Jahr 1980 könnte der Grund dafür sein, die Beseitigung von Waldflächen könne als möglicher Verstärker fungieren. Der Impfschutz durch eine Pockenimpfung nimmt nach etwa 3 bis 5 Jahren ab. Nach 20 Jahren ist der Impfschutz vernachlässigbar gering. Bei mehrfach Geimpften kann eine Impfwirkung über 30 Jahre anhalten. Quelle Wikipedia. Ciao Corona, welcome Monkeypox. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen Konserve Nummer 93. Vergangener Sonntag war Wahltag in NRW. Selbstverständlich bin ich meiner Bürgerpflicht nachgekommen und habe gültige Kreuzchen gemacht. Denn nur wer wählt, darf nachher gegebenenfalls auch maulen. Über 40% der NRW-Bürger haben hingegen ihr Maulrecht verwirkt. Selbst dran schuld. Wir haben den Gang zur Urne schrittiertechnisch in die Sonntagsrunde eingebettet, was uns allerdings dazu nötigte, die altbekannte Runde durch den Ort, Schlosspark und den angrenzenden Wald zu wählen. Unerwartet maulfaul gab's dazu nicht viel zu sagen und so fiel das Lavalierergebnis nicht gerade opulent aus. Doch hört selbst. Ist jetzt schon warm. Er brettert mir hier echt hinten auf den Rücken. Tja, quietscht gut. Heute ist Sonntag, der 15.05.2022 und es ist Wahlsonntag in NRW. Könnte sein, dass die heutige Aufnahme vom Wind her ein wenig anstrengend wird. Ich habe heute ein anderes Mikrofon dran. Es ist das Originalmikrofon von diesem Zoom und ich nehme das heute, weil es sich ein bisschen anders einstellen lässt als das Lavalier-Mikrofon, was ich sonst nehme. Ah, hier steht auch eine Meihe. Wir waren ja gar nicht mehr hierher gegangen, ne? Seit 1. Mai. Genau, wir waren ja Omaborn und Omaborn. Aha. Ja, warum auch? Beim Laufen soll es ja laufen und nicht achten. Wenn die Rollos zu sind, sieht das Haus noch viel schlimmer aus. Dieses auf der Ecke, von dem ich schon mehrfach erzählte. Das Hässliche. Ja, das Nebengeräusch ist die Seilbahn auf dem Kinderspielplatz, was von einem kleinen Jungen oder die von einem kleinen Jungen gerade mit einer ganzen Menge Spaß benutzt wird. Volvo. Das ist so eine Thule-Box und keine Volvo-Box, oder? Auch wenn Volvo draufsteht, keine Ahnung. Bringt mich ja zu der Geschichte, wir wollten ja immer noch mal unsere Thule-Box fotografieren, ne? Dann können wir die dann endlich mal verticken an irgendeinen, der die braucht. Die ist ja nur schon älter. Ein Urlaub mitgefahren, weil wir den brauchten wegen dem Hund. Danach nicht mehr. Also quasi wie neu. Aber die Box, die ist jetzt natürlich schon 10 Jahre alt, hängt aber lichtgeschützt in einer Garage. Das heißt, Kunststoffalterung durch Sonneneinstrahlung ist da nicht gegeben. Ja, ich muss mal ein paar Fotos machen. Wenn die einer haben will, muss er aber selber abholen. Und ja, über den Preis wird man sich schon einig, denke ich. Ich meine, ist ja ein Podcast und keine Verkaufsveranstaltung hier. Sonst sind wir plötzlich gewerblich, genau, Hashtag Werbung. So, da ist sie ja schon. La Chouleu. Auf ins Wahllokal. Da werde ich das Mikro mal kurz aus dem T-Shirt kratzen. Aber wie sieht das sonst aus, wenn ich so in dieses Wahllokal gehe mit dem Aufnahme? Das ist ja so schon schlimm genug. Ah, Ordnungsamt ist auch schon da. Das Ordnungsamt jetzt hier wählt oder nur für Ordnung sorgt? Wegen Masken und Randale im Wahllokal. Oder einer vom Ordnungsamt ist Wahlhelfer. Das könnte natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Siehst du, du diskriminierst dich ja selber, wenn du sagst, du musst gucken, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Das Tragen einer Maske im Wahllokal zum Schutz der Wahlhelfer wird empfohlen. Diese tragen nämlich keine Maske, aber wir, obwohl das mehr Eigenschutz ist. Ja, die Sonne brennt heute unbarmherzig vom Himmel. Ich habe mich sogar eingecremt. Man soll es kaum glauben. Und mir ist jetzt schon zu warm. So könnte es bleiben. Sagst du. Also wegen mir. Ja, mir ist das jetzt schon wieder zu warm in der prallen Sonne. Es gibt Menschen, denen ist es noch nicht warm genug. Deswegen bin ich ja ein gutes Mittel. Ja. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass der Mann von Welt heutzutage seine Maske modisch als Accessoire am Ellbogen trägt. Machen aber auch viele Frauen. Das ist irgendwie so ein bisschen, also wenn man Taschen hat, ne, dann weiß ich nicht, ob das so sein muss. Also ich als Allergiker fände es nicht so toll, meine Maske die ganze Zeit in Pollen durch die Gegend zu tragen und dann innen wie außen alles voller Pollen zu haben und mir den Mist dann auch noch reinzusaugen. Interessanterweise hatte ich dieses Jahr noch gar nichts, pollentechnisch. Das ist schon nicht schlecht. Das ist eine geile Farbe, ja. Das würde mir auch noch gefallen. Das ist so ein Sondergrün von Mercedes. Ich denke mal, es ist ein Sondergrün. Es ist so ein, ach, ein richtig schönes Mittelgrün. Sehr, sehr schick. Ja, wird auch meinem Auto sehr gut stehen. Ja, das ist auch so ein Ding, was ich nicht verstehe. AirPods, Pulli, Daunenjacke mit Kapuze. Ja, arg vermüllt. Wir sind gerade im Schlosspark von Heiligenhofen und schauen uns da den Teil der Lennefer an, die hier durchgeschleust wird, um hier den Teich zu speisen zum Teil. Und das sieht nicht sehr schön aus, was da in Müll hier von dem Bau drin rumschwimmt. Traurig. Ich habe auch das Gefühl, hier sind überall Mücken. Mir fliegt dauernd irgendwas die Arme an. Was ist ja heutzutage trendy, ne? Dass hier immer noch Leute mit Daunenjacken. Oder soll diese Daunenjacke die Hitze vom Körper abhalten? Ich meine, diese Touaregs, also nicht die Autos, sondern die in der Wüste oder wo, die haben ja auch so lange wallende Gewänder. Aber nicht mit Daune. Nee. Auch alte Leute. Ich habe also oft festgestellt, dass ältere Herrschaften auch im Sommer lange Klamotten tragen und die ölen sich nicht tot. Was bedeutet, vielleicht friert man ja einfach, wenn man älter wird, öfter. Das hätte einen Vorteil. Ja, ich müsste eigentlich nur noch älter werden und zack, schwitze ich nicht mehr. Das könnte klappen. Aber ich befürchte, das funktioniert nicht. Was ich ja auch festgestellt habe, sind das meistens so die schlankeren. Ja, die so eine Jacke. So dicke oder so, eher weniger. Die neigen dann zum Ölen. So wie ich. Aber grundsätzlich war damit zu rechnen, dass ich heute Öltag habe, weil wegen ESC und Bier. Das Bier muss ja raus, irgendwie. Und ich möchte heute Abend irgendwie. Ja, mach das. Zu unserem Steak, was ich gekauft habe. Ah. Ich muss das Steak schneiden. Ja. Ein Stück geben lassen. Steak am Stück. Also kein geschnetzeltes. Wow. Und was ist das jetzt hier? So ein 6 cm Stück? Und das soll ich jetzt in der Mitte durchschneiden? So schmetterlingstechnisch? Oder einfach so als Klotz in der Mitte? Okay. Ich schaue dann mal. Hüfte. Aha. Okay. Ja, dann werden wir mal sehen. Ja, wo war ich? Also beim Bier und beim ESC. Das war ja schon so. Ich weiß auch nicht. Die Veranstaltung wird ja immer interessanter von Jahr zu Jahr. Und irgendwie ist jetzt hier ein neuer Weg oder was? Und irgendwie gut, dass die Ukraine gewinnt, war klar. Das war halt eine Wir stehen zusammen Bekundung, aber dass Deutschland verliert, gut, es ist Tradition. Ob das der Sache jetzt ganz gerecht wird oder gerecht wurde, weiß ich nicht. Vielleicht ist das ja auch im Gegenzug, das ist aber jetzt eine reine Mutmaßung, so ein gewisses Abstrafen für die Ukraine-Politik. Man weiß es nicht. Dennoch wird es jetzt gleich wieder sehr schwer mit dem Atmen. Hier ist auch die Treppe auf den Pfad schon fast zugewachsen. Dennoch wird man den Gedanken nicht ganz los. Nichtsdestotrotz, mir persönlich ist das vollkommen egal. Ich weiß auch nicht, was man da hätte haben wollen von deutscher Seite aus. Und ich glaube auch ein bisschen könnte es das Problem sein, wer hier entscheidet, wer zu dieser Veranstaltung geht. Also gar nicht mal die Künstler selber. Ich gehe davon aus, da hätte es mit Sicherheit andere gegeben, die eine bessere Chance gehabt hätten. Also ist ja ähnlich wie mit Podcast. Ja, ich würde ja auch keinen Blumentopf gewinnen mit irgendwas von dem, was ich mache. Und wenn es um Preis ging, müsste man da andere hinschicken. Gibt ja auch genug, die besser sind. Da muss man sich auch keine Illusionen machen. Insofern wäre es wahrscheinlich eher geschickt, strategisch zu entscheiden und nicht nach, wer hat den entsprechenden Künstler möglicherweise aufgebaut oder wer war immer schon dabei von den Strippenziehern im Hintergrund. Naja, es ist schwierig. Aber auch hierzu gibt es den passenden Podcast, wie ich hörte, den ich allerdings nicht höre, weil mich das Thema grundsätzlich eher nicht interessiert. Was mir nur ein bisschen Spaß macht, ist halt das Mitlästern während der Veranstaltung über Twitter oder eben auch das Gutheißen von dem oder Würdigen von dem, was halt gut ist. Ja, schwierig. Klar, mit ein bisschen Frieden und so könnte man heutzutage auch keinen Blumentopf mehr gewinnen. Aber ja, manchmal muss es ganz einfach vielleicht ein bisschen farbenfroher, ein bisschen crazier und das vielleicht auch noch in Landessprache sein. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt habe ich schon wieder viel zu lang über ein Thema geredet, von dem ich keine Ahnung habe und was mich eigentlich ja auch gar nicht interessiert, was mir jetzt kaum jemand glauben wird. Aber macht nichts, ist ja seichte Unterhaltung hier. Steht ja jedem frei, dazu zu hören oder es zu lassen. Ist mir warm. Ich gehe hier durch einen Schatten mit ein paar Sonnenstrahlen, die durch die Belaubung treffen, allerdings bergauf, und ich schwitze wie ein Stier. Ah, und heute auf Twitter las ich dann, dass es wohl Unregelmäßigkeiten beim Voting zählen oder hier beim Voting, beim Stimmenzählen oder so in unterschiedlichen Ländern gab. Und nu? Weißt du, was schön wäre? Wenn wir jetzt diesen Berg raufkommen und oben ständ dieser Eiswagen wie damals auf Bert Ventura. Da sind wir allerdings mit dem Auto hochgefahren. War sehr spannend. Vor allen Dingen, da wog ich weniger. Und obwohl es wesentlich wärmer war, war es schön windig. Man hat gar nicht so geschwitzt. So, jetzt sind wir fast oben an der Hütte. Und hier oben ist ja Brachfläche. Zack, volle Sonne. Angestrengt vom Aufstieg. Und jetzt trieft's aus allen Poren. Leute, fett sein ist so scheiße. Alkohol übrigens auch. Ja. Werde ich hier mal in den Schatten der Hütte mit dem kaputten Dach gehen. THC hat jemand an die Decke gesprüht. Aber eine Plantage diesbezüglich sehe ich nicht. Ach, mir ist warm, Leute. Da könnte was kommen. Ja. Ich habe auch schon mehrfach festgestellt, dass ich tunlichst die Arme am Körper lassen sollte, wenn ich durch Türen gehe bei uns. Insbesondere, wenn man Q-Tips benutzt. Sonst könnte einen das Gehör kosten. Wenn man dabei dann, ja, Team Q-Tips, ne? Ich weiß, soll man nicht machen, bla bla bla. Aber wofür gibt es die denn dann? Zum Tonkopf reinigen oder? Das wissen die wenigsten, ne? Tonkopf. Früher, TM, als man noch mit Bändern aufgenommen hat, Kassetten oder so, oder Tonband oder Video. Ja, ja, da gab es sogenannte Tonköpfe und Andruckrollen. Und zwischen dieser Andruckrolle und dem sogenannten Kapstan, das war so eine Stange, die sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit gedreht hat, wurde das Band eingeklemmt und dann da über den Tonkopf gezogen und so wurden dann die Töne abgespielt, die auf dem Band gespeichert waren. Und dabei gab es immer mal wieder Abrieb von dem Band auf die Andruckrolle und den Tonkopf. Und wenn man das nicht ab und zu reinigte, war nicht nur der Ton scheiße, sondern konnte sich auch mal das Band um die Rolle wickeln. Und dann war die Kassette kaputt. Ja, das wollte man nicht. Pflege, so wichtig. Ja, Bandsalat. Und dann brauchte man unter Umständen den Bleistift, um das Band wieder aufzurollen. Meist war es aber ziemlich zerknittert. War so eine Kunststofffolie, die ja beschichtet war. Ja, und an der Stelle hörte sich das alles nicht mehr so gut an. Moin. Morgen. Ja. Nicht das, was ich gesucht hatte, gestern das Wort. Das war das Gegenteil. Naja. Kraftvoll. Kannst du dir das merken? Kraftvoll? Ja. Habe ich jetzt gemerkt. Ich habe das Wort kraftvoll jetzt hier auf dieser Aufnahme. Ich weiß nur nicht bei welcher Minute, aber kraftvoll. Ja. Kraftvolle Stimme. dann wäre das Gegenteil ja kraftlos. Also falls du... Doch, das habe ich in Romanen schon gelesen. Kraftlose Stimme, ja, ja. Das könnte es sogar sein. Das ist, wenn einer so kaum mit irgendwie... Was ich auch schon gelesen habe, war ein dünnes Stimmchen. Dünnes Stimmchen. Das ist so... Habe ich aber auch jetzt auf der Aufnahme, ne? Dünnes Stimmchen. Ja, ja. Du kannst das steigern mit dünnes, kraftloses Stimmchen. Oder ein kraftlos dünnes Stimmchen. Gut. Zufriedenes Stimmchen, danken es Ihnen. Nein, das waren zufriedene Mienen. Die geneigte Hörerschaft wird sich jetzt wundern, was wir veranstalten. Aber es geht da um einen Bericht, den die Holde schreibt. Und da feilen wir noch an diversen Formulierungen. Also eigentlich feilt sie und fragt mich dann schon mal, ob mir da was Alternatives einfällt. Und ob der Tatsache, dass ich schon das eine oder andere gelesen habe, hat sie zuweilen Glück. Gestern fiel es mir nicht so toll ein, aber ja, da war ja auch dieser ESC und das Bier. Das war auch sehr demotivierend dann in dem Moment. Was soll ich sagen? Hör mal, riecht das hier nach Brand? Na, weiß ich nicht. Also es riecht auf jeden Fall, als würde hier irgendeiner Feuer machen. Und das wäre ja jetzt hier im Wald strategisch nicht so dolle. Aber jetzt ist es weg. Das zieht entweder von da unten hoch. Ja. Hatte ich auch irgendwie das Gefühl. Oder es gibt hier irgendwas, was so riecht an Pflanzen. Aber welche Pflanze riecht, als wäre sie verbrannt? Das ist wahrscheinlich das sogenannte Brennholz. Ja, oder die heizen noch auf dem Bauernhof hier in der Nähe. Wir sind jetzt auf Höhe des Kapellchens. Dort, wo immer dieser Engel ist oder die Krippe. Nee, eine Walurne steht jetzt heute hier nicht. Und auch keine Eier auf diesem Podest vom Osterhasen. Aber der Osterhase ist noch da. Müsst ihr mal gucken, also wer jetzt erst zugeschaltet hat. Aber stell dich nicht auf das Blech, das reißt ab. Da steht auch eine Meie. Wir sind jetzt hier auf Höhe Vossbruch. Im Moment sind die Eisheiligen. Ja. Die kalten Socken, dann ist vorbei. Dann kannst du endlich warm werden. Ja, wird es ja auch. Für nächste Woche haben sie ja Gewitter angesagt. Überaus unschön. Sowie Platzregen und Hagel. Ja. Das hatten wir ja nur schon oft genug ohne unseren Carport. Ja. Bis jetzt einmalig so stark demoliert wie damals. 2008, ne? War 2008, meine ich. Ja. Genau, zum Geocoin-Fest Köln, das Giga der Herzen. Das Mais ist, was da kommt. Ich bin immer gespannt, was hier mit dem... Wenn ihm Fahrrad entgegenkommt, wird es halt eng. Muss man halt mal anhalten, ne? Muss man halt mal anhalten. Ja. Was erwartet der, dass ich in die Wiese springe? Was ich jetzt interessant finde, ist, es sieht ja so aus, als wäre dieses... Was war das jetzt? Rüben, ne? War doch hier irgend so eine Rübenart, die wir da ähnlich Raps fotografiert haben. Die blühen ja nicht mehr, die sind ja irgendwie weg. Weil, ne, siehst du das da vorne noch? Ich weiß nicht, ob sie das untergeflücht oder untergeeckt haben. Das heißt, dass die dieses Rüben... Jetzt, ich weiß gar nicht mal, wie hieß das denn? Ja, ja, ja, ja, aber ich komme nicht auf den Namen. Und die haben das jetzt wahrscheinlich nur wachsen lassen, ein Stück. Dann untergepflügt, weißt du, damit das nicht so nach Monokultur ich bin ja kein Landwirt. Vielleicht besser, obwohl hätte ich ja werden können, wenn meine Großeltern damals nicht vertrieben worden wären, weil die hatten ja ein Gut. Nee, dann wäre ich was anderes geworden. Ja, auf jeden Fall scheint das hier verstorben, abgestorben zu sein auf dem Feld. Und jetzt kommen da auch solche Dinger wie nebenan, also möglicherweise Mais. Aber das wird sich in der nächsten Zeit zeigen, weil ich vermute, wir kommen hier noch öfter her. Aber ich habe echt schon wieder keine Lust mehr auf nächste Woche, ne? Taupunkt bei 15 Grad. Da brauchst du morgens eigentlich nicht duschen. Da kommst du aus der Dusche raus. Das ist damals wie damals in Bayern unterm Dach. Oder hier, kannst du dich noch an die Traube erinnern? Das Giga in Luxemburg. Ja, das hatte was. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, wahrscheinlich. Das war echt der Hammer. Ich glaube, das war das wärmste Event ever, oder? Ja. Hallo. Hallo. Ja, scheint für einen Groschen schlecht gelaunt zu sein, das Kind. Schmeißen die hier ihren Müll einfach nur über den Zaun oder was? Hier fährt ja wahrscheinlich nicht der Sperrmüll lang, oder? Auf diesem Feldweg hier. Da kommen die ja mit dem großen Müllwagen gar nicht durch. Ja. Also ich glaube nicht, dass der Müllwagen hier in den Bäumen hängen bleibt. Ich glaube, der nimmt den Baumdreck mit. Dann sind die Äste weg. Dass wir Gartenmöbel bestellt haben. Ja, also dass wir Gartenmöbel bestellt haben für die Terrasse, das hat ja die Dotti schon erzählt, also von sich mit der Terrasse. Aber die Esel sind weg. Heute ist ganz groß Fußball. Auf jeden Fall steht da eine ganze Menge rum am Fußballplatz. Ach, da sind die Bogenschützen, guck. Wusste ich gar nicht, dass die da ihre... Ich meine, dass wir hier so einen Bogensport, ist das ein Verein? Veranstalter? Keine Ahnung. Also das haben wir ja schon lange, das weiß ich ja. Aber dass die hier ihre Schießanlage haben, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre da oben bei... Wo haben wir denn mal diesen Zettel gefunden? Ja, auf dem Holz meine ich, ne? Oben am Holzer Kopf. In der Nähe der Holzer Alm. Da waren die Zettel. Also das scheint ja hier der neue heiße Scheiß zu sein. Aber hier ist ja richtig was los heute. Im Anschluss kühlte ich im Keller runter und führte den Grobschnitt aus. Erwartungsgemäß blieb nicht viel übrig. Na gut, dann gibt es eben eine unerwartet kurze Konserve. Wer weiß, wofür es gut ist. Vor dem Zu-Bett-Gehen schaue ich in der Regel nochmal auf mein Tragtelefon, ob es irgendwelche Direktnachrichten gab, und schalte dann das WLAN aus. Tatsächlich war da was und gespannt blickte ich die Nachricht an. Auslosung ist vorbei. Es ist Traveling Jack. Das kam unerwartet. Neulich erzählte ich euch, dass ich mich als Mitspieler beim Impro-Hörspiel-Podcast Tapfere Tackerhacker beworben hatte. Gewählt wurde jemand anderes und so kam ich nicht in den Genuss, mich bei Sam als Pirat für die Crew zu bewerben. Was soll's, dachte ich, einmal ist keinmal, also warf ich einen neuen Zettel in den Hut, ich werd ja eh nicht gelost, dachte ich. Das ist wie in der Schule aufzeigen, wenn du der klassische Letztbänkler bist und sich deine Initiative in Sachen mündlicher Mitarbeit an einer Hand abzählen lässt. Wenn du dann unerwartet die richtige Antwort kennst und dann tatsächlich aufzeigst, nimmt die Lehrperson garantiert jemand anderes dran. Immer. Diesmal nicht. Und nun bin ich dabei, Pirat oder Planke. Große Schnauze. Ja, hier, ich, der dicke alte Mann. Ich mach den Piraten. Klar soweit. Ich hab das Entermesser noch nicht ganz raus. Da hab ich den Gegner schon niedergeatmet. Und einen Piratennamen muss ich mir ausdenken, wie der Stefan in der ersten Episode. Er wählte Stefan schlagfertig. Überaus passend. Ist er schließlich auch. Der Stefan Gruß an dieser Stelle, aber was symbolisiert mich? Autodidaktisch improvisierender Hans Dampf in allen Gassen, kann viel nix richtig, versucht einiges irrt zuweilen, kann seinem Bauchgefühl vertrauen, kein Wunder bei dem Umfang, Schweratmer. Was soll ich sagen, das kommt jetzt alles sehr schnell und unerwartet. Unerwartet. Unerwartet. Der unerwartete Andreas oder Andreas unerwartet? Andreas wirft einen Zettel in den Hut, unerwartet nu aufs Ergebnis. Oder die richtige Gelegenheit. Oder den Wink des Schicksals mit dem Zaunpfahl, weil man nicht mit mir rechnet. Oder weil das Ergebnis unerwartet ausfällt. Oder weil ich immer mal wieder für eine Überraschung gut bin. Oder unerwartet auf die Lösung komme. Oder ganz unerwartet keine habe, aber das Problem bewundern kann. Erinnert ihr euch noch in dem Zusammenhang an Kescherwelten 2 Jacks Reise mit dem Krabbenkutter, als er beim Versuch, die Schraube zu befreien, verschwand? Man hielt ihn für tot, doch unerwartet wird in Kürze jemand an Deck eines Piratenschiffs stehen, um jemanden namens Sam zu beweisen, dass er die ideale Bereicherung für die Crew sei. Die Alternative wäre die Planke, die überraschend, aber nicht ganz unerwartet bräche, wenn der alte, dicke Mann schweratmend darüber gehen müsste. Oder das, ob des seitlichen Ballasts unerwartet, just in dem Moment kenternde Schiff, in dem die Sonne mit einem grünen Lichtblitz am Horizont versenke. Verschwimmende Realität mit Spaßfaktor. Hört gegebenenfalls einfach mal rein. Jetzt mal ganz im Ernst, ich freue mich total drauf, dort mitzuspielen, und ich habe so gar keine Vorstellung davon, wie das wird oder werden könnte. Ich bin halt kein Rollenspieler. Man hört ja als Podcast immer nur das Endergebnis, aber da wird mutmaßlich auch geschnitten und nachvertont und gemacht und getan. Wie auch immer, ich werde antreten, mich der Gefahr der Blamage stellen, über mein persönliches Gap springen, versuchen dabei unerwartet nett zu sein oder meinen Ruf restlos ruinieren. Wenn diese Konserve erscheint, ist noch nichts passiert. Wenn ihr diese Konserve hört, ist möglicherweise schon etwas passiert. Solltet ihr hingegen unerwartet ein Piratenschiff sehen, geht möglicherweise eure Fantasie mit euch durch. Har, har, Gefahr! Drückt mir die Daumen. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 93 vom 21.05.2022. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.